willkommen zum Gagreflex Podcast mit Andreas Lynch und Lars Pausen. Frohes neues Jahr 2018. Oh, frohes neues Jahr dir auch. Wir haben uns gar nicht gesehen bisher, ne? Nee, wir haben uns zwar schon gesehen, aber noch nicht gehört. Stimmt. Schön, dass es wieder weitergeht hier mit dem Gagreflex Podcast. Schön, dass ihr auch wieder mit am Start seid. Es geht hier um Folgendes. Ihr schickt uns eure Probleme und wir werden sie einfach nicht beantworten. Genau. Das kann wirklich aus allen möglichen Themenbereichen sein, aber sagen wir mal ehrlich, meistens geht es um Vögel, ne? Also, meistens schon. Aber das wollen wir gerade verhindern. Das ist genau. Unser guter Vorsatz für 2018 vom Gagreflex-Podcast ist, weniger Sexfragen dranzunehmen. Dazu müsst ihr allerdings auch mehr andere Fragen stellen. Sonst können wir euch nicht helfen. Ihr könnt Fragen stellen und schreiben an gagreflexpodcast@gmail.com. Ihr könnt uns unterstützen unter Patreon und wir legen los. Genau. Ich habe wieder ein Sammelsurium aus Fragen ausgewählt, teilweise so alt, dass die Erfasser vermutlich schon tot sind. Dennoch jetzt nachträglich die Frage, die beantwortet wird. Und ich möchte mit einem Problem einsteigen hier in das neue Jahr, bei dem ich richtig persönlich werden kann. Bist du bereit dafür? Dinosaurier. Dinosaurier, mein Paradethema. Du mochtest früher Dinos auch, weißt du? Ich liebe Wir Dinos, auch. Ja. Also hör auf, über Dinosaurier zu lästern, ja? Hallo an den Sexualstraftäter und den Lustigen. Wer jetzt wer ist, kann man sich, denke ich mal, denken. Kurz zu meiner Person. Ich bin 21, männlich, habe neulich meine langjährige Beziehung beendet, wurde mit dem Ex-Freund betrogen und bin von der Körpergröße gerade noch so über 1,50. Proportional bin ich auch normal gebaut, bis auf meinen unnatürlich großen Penis. Ach so. Seitdem ich wieder also homosexuell, eigentlich... ganz kurz? Bitte? Ist er dann homosexuell? Ich muss das einordnen können. Hetero-Ex-Partner? Hetero. Hetero. Okay. Nein, mit dem Ex-Freund wurde er betrunken. Seitdem ich wieder eigentlich gezwungen bin, mir Mädchen anzulachen, hättest du mal noch einen halben Satz gewartet, ne? Kommt wieder mein ständiges Problem zum Vorschein, dass so gut wie kein Mädchen, mit dem ich je gesprochen habe, überhaupt in Erwägung zieht, einen Freund zu daten, der kleiner ist als sie. Meine Ex-Freundin wurde teilweise wie eine Heilige behandelt, nur weil sie mit einem Kleineren zusammen sein kann. Abgesehen von der Statur würde ich auch sagen, dass ich okay aussehe und auch durchaus gut mit meinem Charisma punkten könnte, wenn sich ein Mädchen mal erbarmen würde, mit dem Zwerg ins Gespräch zu kommen und sich auf etwas einlassen würde. Deswegen meine Frage an euch, wie soll ich eine davon überzeugen, über die Größe hinwegzusehen, bevor sie überhaupt mit mir ein Wort gewechselt hat? Ich hoffe, vor allem Andreas könnte schon ähnliche Probleme gehabt haben, bevor er angefangen hat, Fette zu vögeln. Sorry für den langen Text und macht weiter so mit eurer sexuell verwirrten Unterhaltung. So, das Wort Zwerg darfst du erst gar nicht aussprechen, Andreas. Das ist nämlich eine Beleidigung. Ich habe doch gesehen, dass du es auf deinem Notizzettel hier vor dir schon stehen hast. Zwerg platt machen. 1,50 ist natürlich wahnsinnig klein. Ne? Das sind 40 Zentimeter kleiner als ich. Also so eine Andreas Links Penislänge kleiner als ich. Ja. Das ist natürlich schon hart. Ich kann da nicht viel dazu sagen, denn ich bin ein riesengroßer Mensch. Deswegen jetzt Andreas. Also ganz ehrlich, das ist eines der größten Probleme der Menschheit, möchte ich sagen, für Männer. Dieser Mann hat absolut recht. Wir reden immer von Oberflächlichkeiten, Frauen, die zu fett sind. Ja, man kann Frauen sagen, sie sind zu fett, aber sie können nichts daran ändern. Sie können was daran ändern. Männer, die zu klein sind, können nichts daran ändern. Und es ist immer noch in unserer Gesellschaft so, dass der Mann als derjenige angesehen wird, der größer sein muss. Und dieser Typ spricht mir hier wirklich aus der Seele. Das hat mich jahrelang wirklich zu Beginn meiner Sexuallaufbahn, also wir reden hier von 27 und dann die folgenden Jahre. Die letzten vier Wochen. Richtig beschäftigt, denn das ist in der Tat ein Riesenproblem. Und es ist auch so, dass... Kleines Problem. Es ist ein kleines Problem. Es ist wirklich so, ich habe auch gute Freundinnen, die zu mir sagen, ja, ich habe da wen kennengelernt, der ist echt ganz nett, aber der ist echt, der ist so klein. Und dann treffe ich den und dann ist der einfach mal 12 Zentimeter größer als ich. Denkst so, what the fuck? Also das ist die größte oberflächliche Scheiße ever und du hast keine fucking Chance. In einem anderen Podcast würde man dir jetzt sagen, ja, du musst Selbstbewusstsein haben und bla bla bla. Ne, fuck it, Alter. Es gibt so viele Frauen, bei denen du sofort raus bist, wenn du unter 1,80 bist. Ja, da gibt es natürlich trotzdem auch andere Hormontherapien. Zum Beispiel Messi hat das ja auch als Kind gemacht. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwann zu spät ist oder ob du jetzt noch anfangen kannst. Du kannst der ja sich auch nicht die Beine brechen lassen? Ja, das wollte ich sagen als zweites. Ja. Man kann sich auch die Beine brechen lassen und dann auch was reinmachen, wo ich auch nicht genau weiß, wie das dann alles funktionieren soll. Aber ja, ich glaube, die Knochen werden halt wirklich komplett gebrochen und dann werden halt auseinandergesetzt und man hofft, oder dass der Knochen auch mit dieser Handbewegung, wo ich die so wie so ein Gewürz gerade die Hand halte, dass die Knochen dann quasi diese Brücke schlagen. Die Knochen wachsen dann wieder zusammen? Ja. Ich dachte, da wird dann irgendwie so ein Schweineknochen oder so reingebaut. Oder oh so. Gott. So ein Ribsteak oder so. Ja, Andreas, ich merke schon, das geht dir richtig nah. Ja, ist es so, weil du kannst nichts machen. Es gibt keine Lösung außer Erfolg haben, weil es wirklich so ist. Es ist auch was oft von außen an einen herangetragen wird. Also so zu Studienzeiten hatte ich das immer so. Das sind Leute so, ja, der kleine Andreas und der kleine und bla bla bla. Und dann etabliert sich das so, dass du denkst, ja, fuck, Alter, ich bin offensichtlich zu klein. Auch dieses normalerweise vorhandene, kleine, ironische, suffisante Grinsen bei Andreas ist komplett weg. Das ist das ernsteste Thema, was wir hier je hatten. Ja. Also ich kann es in gewisser Weise nachvollziehen. Danach geht es um Leukämie. Ein kleinen Teil meines Lebens hatte ich diese Erfahrung ja auch. Ich war sehr klein, ich war immer der Kleine von den Paulsens. Mein Bruder war immer wesentlich größer als ich. Und auch als wir zusammen angefangen haben, Volleyball zu spielen, die coolste Sportart der Welt, hat mein Bruder Angreifer gespielt und ich war immer der Kleine, musste deswegen Läufer, also Steller quasi sein, war immer so ein bisschen das Uncoolste und der Kleine las und wurde weggeschlagen vom Bruder und hatte keine Chance bei Kämpfen und so weiter. Und du bist wie groß? Damals war ich wirklich sehr klein. Ich habe dann erst ich glaube dann so in der 7. Klasse müsste es ungefähr gewesen sein, einen Schuss gemacht und bin dann halt immer innerhalb von einem Jahr auf 1,90 angewachsen von eben 1,30 oder ich weiß nicht, wie groß ich vorher war und durfte dann eben auch auf die Angreiferposition und irgendwann auch auf die Mittelblockerposition. Ja. Das war dann so das Coolste, es war eine Karriere. Ich habe diese Probleme also nicht mehr, Andreas. Also warte, vielleicht wächst du ja irgendwann noch. Nein, es gibt wirklich keine Lösung. Es ist für mich neben selbst AIDS kann inzwischen besser behandelt werden als kleine Männer. Guck dir mal, es gibt nur eine Lösung. Das kann ich dir sagen. Werde fett. Weil, wenn du klein und dünn bist, wie ich es jahrelang war, dann hast du wirklich, ist deine Männlichkeit im negativen Bereich. Guck dir mal Italiener an. Italiener werden nie größer als, weiß ich nicht, 1,62 oder so, aber alle fett. Alles richtig fette Typen. Du wirst kein kleinen, dünnen Italiener. Ich habe nur dünne Italiener. Italiener sind immer fett. Du wirst kein dünner Italiener. Was? Maßgeschneiderte Anzüge in Mailand? Ja, maßgeschneidert auf fett. Nein. Also sorry, Armani, Gucci, alle fett. Also ich habe in Paris wirklich nur sportliche Jungs gesehen. Italienische Männer kriegen alle so einen Wohlstandsbauch, weil das das Einzige ist, was ihnen überhaupt meine Partnerin beschert. Weil die Partnerinnen sagen ja wieder lieber einen, der ein bisschen ein Lebemann ist, als klein und dünn zu haben. Also als Außenstehender habe ich natürlich gleich reden, aber so schlimm ist das, glaube ich. Es ist in der Pubertät sicherlich sehr schlimm, wenn die Frauen auf sowas wirklich auch explizit achten. Irgendwann kannst du das einfach mit Geld kaschieren und mit Macht. Ja. Also die ganzen erfolgreichen Männer in der Geschichte und heute sind doch alle sehr kleine Menschen gewesen, die aber trotzdem wahnsinnig begehrt waren und einfach mega klein waren, aber halt irgendwie in irgendeiner Sache gut waren. Also musst du entweder ein super Sportler sein, dann ist es scheißegal, wie groß du bist. Oder du bist sehr reich, dann ist es auch wieder egal. Oder du bist sehr machtvoll. Wie heißt es? Macht? Mächtig. Ja, du musst ja natürlich Sportarten suchen. Bei den meisten athletischen Sportarten wirst du halt im Nachteil sein. Du kannst höchstens sowas machen wie ein Jockey sein. Ja, das sind Sportarten für kleine Männer. Also bitte die kleine Pferde Messi, nochmal ganz kurz. Es gibt in jeder Sportart eine Position, wo ein sehr kleiner Mensch auch gute Leistung bringen kann. Okay, wir ziehen also ein Jahrtausendtalent, ziehen wir jetzt quasi zu Rate als Es gibt Prototyp. Auch beim Volleyball-Position und selbst beim Basketball gibt es kleine. Die sind dann nur 1,95 groß. Also auch das kannst du machen. Also an deiner Stelle, ich würde echt ein paar Kilo zulegen. Das ist ja wohl das Dümmste, was ich je gehört habe. Doch, definitiv. Der Typ muss fett sein. Nein. Weil dann ist er natürlich. Es gibt doch auch so Frauen, die auf so dünne Hämpflinge stehen. So kleine, drahtige. Da musst du eine fette Frau suchen. Das nennt man Frauen, die ihre Söhne vergewaltigen. Das ist was anderes. Das ist kein normaler Fetisch. Also sorry, du kannst natürlich auch darauf warten, dass eine von 1000 Frauen auf kleine, dünne Hämpflinge steht. Aber an deiner Stelle würde ich lieber abends mal zu einer Packung Chips greifen. Ach komm, Frodo. Super beliebter Schauspieler. Der von Le Floyd? Nee, der andere. der Original-Frodo. Wer ist denn Frodo? Elijah Wood. Elijah Wood. Der fucking 6 Millionen auf dem Konto hat. Da bin ich auch beliebt. Das ist ein süßer Kleiner. Ach, come on. Ach, hör doch auf. Du kannst dir so eine 2-Meter-Frau holen. Ja, bei Frauen ist es ähnlich. Wenn die riesengroß sind, haben die genauso Probleme und würden gern kleiner sein und so weiter. Oder so mini-kleine Frauen auch. Ja, es ist nun mal eine Behinderung, die ihr da mit euch tragt, euer Leben lang. Ist wirklich so. Und? Ja. Also große Frauen haben wir ja auch schon mal drüber geredet, dass ich es manchmal so mag, dass ich mich dann so wie so ein Gepard fühle im Dschungel, der irgendwie plötzlich da so eine junge Giraffe erwischt und dann so denkt, boah, eigentlich ist es zu viel für mich, aber manchmal so an den Hals springen und so, und das sind ja auch schöne Tiere. Das ist schon manchmal ganz nett, so eine Frau dann zu erlegen und nach Hause zu tragen, aber ich kenne auch ganz viele richtig kleine Frauen, die ja eigentlich dann quasi die Zielgruppe werden, auch von unserem Hörer, die dann aber gerne mit Männern zusammen sind, die irgendwie so 2,70 Meter groß sind. Ja. Was dann immer so mega dumm aussieht, wenn die sich dann küssen irgendwie und er richtig so fast, fast bis zu den Zehenspitzen runtergeht mit seinem Kopf, damit er auf ihren Mund kommt. Also an deiner Stelle, du kannst echt bloß erfolgreich oder fett werden. Ja, dann haben wir dieses Problem doch geklärt. Der Mann wird auf gar keinen Fall depressiv die nächsten Jahre. Ach Quatsch, das ist nur so. Es kommt von außen. Welches war das denn? Hier? 9. 9, dann komme ich jetzt mit 8 oder hast du was dagegen? Ist egal, mach irgendwas. Hi links und rechts. Also diese Gags, sorry, also das ist ja echt... Nein, hat's von mir bekommen. Also, vor ein paar Wochen bin ich in Hamburg am Jungfernstieg langspaziert und habe mein, wie ich dann wusste, größtes Vorbild getroffen, Andreas Links am Jungfernstieg. Er war mit einer äußerst attraktiven jungen Dame unterwegs, weshalb ich die beiden auch nicht angesprochen. Hi, Mom. Und um ein Foto gebeten habe. Deshalb meine Frage, wie schafft man es, einen Partner zu finden, der weit über der eigenen Liga ist? Ich würde mich nicht als hässlich bezeichnen, aber ich finde schöne Menschen einfach extrem anziehend und schaue mich deshalb öfter bei Mädchen und die absolut nicht auf meinem Level sind. Ich bin übrigens M23 und hatte bisher erst eine richtige Beziehung, zwar keine 8 Jahre. Wieso bringt er das denn an? Weiß etwa, dass ich mal in einer 8-jährigen Beziehung war, aber immerhin 5. Vielen Dank. Also, als hässlicher Dude eine hübsche Frau kriegen, ist ja eigentlich relativ ähnlich zu dem, was wir gerade gesagt haben. Erfolgreich oder gut in irgendetwas sein. Zum Beispiel auch gut ich wollte jetzt den Fachbegriff für Valingulis nehmen. Wie heißt das? Valulis sieht fern, meinst du? Ja. Vasektomie sieht fern. Kunilingus sieht fern. Kunilingus, genau. Kunilingus, wenn du sehr gut beim Lecken voller Fotze bist. Ich dachte, es mit Rainer Kallmund irgendwie Kunilingus, wenn der dich leckt. Kalli leckt, Alter. Kalli leckt. Kalli leckt die neue Fernsehshow Vox. Kallilingus, Kalli leckt. Also, entweder bist du gut beim Lecken, Blasen. Jesus, wo bin ich denn da jetzt gerade reingeraten? Ja, also erstmal danke, beziehungsweise danke, erstmal nimm deine dreckigen Augen von meiner Freundin oder mit wem ich da auch immer unterwegs war, du scheiß Schund. Aber danke, dass du mich nie angesprochen hast. Echt? Findest du es denn gut? Nicht angesprochen worden zu sein? Ja. Ja. Also sorry, wenn ich damit... Und wenn das so ein Tinder-Date ist und dann willst du ihr nicht, dann nicht zeigen, so guck mal, ja, ich bin total bekannt. Ich hatte das neulich tatsächlich, war ich das erste Mal im Wagenbau. Es ist ein Club hier in Hamburg. Es ist ein Club in Hamburg. Und da hatte ich echt dann, also wo ich so dachte, what the fuck, da war 7 Uhr überhaupt irgendwie so eine Drum and Bass Musik, was ich nie höre. Und dann so 3 Leute, die mich da erkannt haben. Und irgendwie um 7 Uhr morgens musste ich dann mit so einem dicken Edding auf einem Arm unterschreiben. Und so ein Shit, wo ich so denke, okay, das geht ein bisschen zu weit. Was denn du im Wagenbaum? Hast mir nichts Bescheid gesagt? Da war ein Tinder-Date da. Ach so, echt? Mhm. Und du willst, ja, ich gehe hier häufiger hin, ich bin so ein Clubgänger. Klar, ja, und die war doch bestimmt total angetan davon, dass du da Autogramme gegeben hast. Nein. Doch, die hat doch sofort, hat sie sich doch gebückt, oder nicht? Nein, nee, das war classy, classy woman. Ah ja, okay. Und deswegen geht man um 7 Uhr früh in den Wagenbau. Nur Classy Girls sind um 7 Uhr früh im schäbigsten Club Hamburgs anzutreffen. Hey, ist eine Partymaus, nennt man das, ja? Wenn man nach 6 noch unterwegs ist und noch nichts aufgegabelt hat. Ich hatte mal so eine Situation, passend dazu, ich hatte auch mal ein Tinder-Date, wo ich, also nur, man muss dazu sagen, wir werden jetzt nicht super häufig erkannt, oder? Das kann man schon unterschreiben. Wir werden jetzt, also du kannst wirklich abends rausgehen, ohne dass irgendwas passiert. Das war jetzt mal. Es ist so, dass vielleicht ab und zu mal dich jemand erkennt. Das ist aber, ich sag mal, immer noch eher selten. Ja. Und dann hatte ich aber einmal, das ist auch schon eine ganze Weile her, da hatte ich also noch nicht mal so viel Fame, wie ich jetzt natürlich habe. und da hatte ich ein Date. Und gut, wir waren erst auf einem Konzert, wo mich die Band während des Konzerts, hat sie kurz Pause gemacht und gesagt, ey Lars! Nein. War allerdings eine Band, die halt auch schon bei uns war und deswegen sind wir überhaupt erst da kostenlos reingekommen. Also bei NDA oder bei Bonjour oder so war. Und dann, ey Lars, alles klar? Mhm. Und so der komplette Saal dreht sich um zu mir und meinem Date und so, was natürlich schon mal sehr beeindruckend war, aber auch peinlich zugleich. Ja. Dann unabhängig von diesem Konzert gehen wir durch die Stadt und sagen, ey Lars! So von weit noch einer, ey, Autogramm und so, Fischkarte. Und wirklich an diesem Abend mindestens 3-4 Mal, dass irgendwelche Leute gesagt haben, hi. Und ich habe ihr vorher noch so gesagt, nee, das ist jetzt das ist nicht so krass und so. Und sie sagt halt, die kommt nicht aus Deutschland und kennt halt auch keine, nicht die Medien hier oder sowas. Und sie dachte halt einfach, ich bin fucking Joko Winterscheid oder so, weil ich halt einfach alle 10 Meter quasi angesprochen wurde. Das war ein sehr weirdes Date, ja. Ach schön, ja, aber schön, dass du die Neuankömmlinge in Deutschland so herzlich begrüßt. Ich hatte das neulich, als ich in der Heimat war mit meiner Mutter, was auch sehr ein bisschen unangenehm war, weil irgendwer dann umdreht auf der Straße und Andreas rief. Und dann war ich in einem Elektronikfachgeschäft und wollte mir einen Laptop angucken und der Verkäufer verhielt sich schon so ein bisschen komisch und habe gesagt, ah, das und das hätte ich gerne, ein bisschen günstiger, ja, okay, da gucken Sie sich mal das an. Naja, und dann nicht geholt einen Laptop und dann schrieb er mir auf Twitter, ja, ich habe dich gerade erkannt, aber warst ja wohl gerade mit deiner Mutter da? Da hätte ich natürlich erwartet, dass er den Gag macht, warst wohl gerade mit dem Tinder-Date da oder so. Ja. Und dann, habe mich aber nicht getraut, dich anzusprechen, muss ich denken, Alter, wir sind bei einem fucking Nischen-Gaming-Sender, ist jetzt nicht so, als ob da Justin Bieber unterwegs ist. Ja, aber er kennt halt die Geschichten über deine Mutter. und dann dachte ich, ja toll, hättest du mich mal angesprochen, weil ich hätte nämlich einen fucking Rabatt gerne gehabt auf den scheiß Laptop, hab ich nicht bekommen. Naja, aber wie kann dieser junge Mann denn jetzt eine Frau kennenlernen, die über seiner Liga ist? Bei Männern geht's meiner Meinung nach nur über Erfolg. Über Rocket Beans. Also fangen wir bei Rocket Beans an. Auch als Praktikant tatsächlich, das reicht schon. Du musst in irgendeiner Weise in Verbindung gebracht werden mit irgendwas Coolem, zum Beispiel Rocket Beans, und dann kannst du eine geilere abschleppen. Ja, keine Ahnung, ey. Oder du schraubst mal deine Ansprüche runter und bist nicht so oberflächlich, weil wenn du selbst jetzt nicht allzu viel zu bieten hast, dann musst du natürlich auch Frauen anschauen, die rein oberflächlich gesehen auch nicht allzu viel zu bieten haben. Und dann schraubst du da mal deine Ansprüche zurück und siehst, ey, es gibt ja noch mehr als das Aussehen. Ja, aber bei Frauen doch nicht wirklich. Also da gibt es ja nicht wirklich viel mehr als das Aussehen. Ich finde, als Mann sollte, also ich zum Beispiel, ich kann nicht anfangen, in meiner eigenen Liga zu suchen. Also sorry, dann müsste ich hier die Obdachlosenheime abklappern. Nee, aber mal ganz ehrlich, du kannst nicht zu mir sagen, such dir eine, die so aussieht wie du. Das kann ich meinen Kindern und Enkelkindern nicht antun. Ich muss natürlich nach oben. Jetzt habt doch Erbarmen, das sind Leute, die hören den Podcast in der Bahn, die werden gerade laut aufgelacht haben. Ich muss natürlich bei irgendwelchen Szeneclubs an die Fenster, an die verschwitzten Fenster rubbeln und hoffen, dass da einer rauskommt um 4 irgendwie zum Rauchen und die ich dann in die Ecke ziehen kann. Also aus meiner Kategorie, Leute. Aus deiner Kategorie. Meine Szene-Kategorie. Ja, ist doch wirklich so. Also natürlich musst du immer 1 bis 2 Kategorien höher fischen. Und wenn man auf der Straße läuft, dann siehst du auch, die meisten hübschen Frauen haben jetzt auch keine mega hübschen Partner, sondern Leute, die, wo man schon sagen würde, okay, die sind zumindest optisch 1, 2 Kategorien drunter. Ob sie jetzt da... Ja. Du musst Russe werden oder Tscheche. Diese, guck dir das mal an, wer hat mir das erzählt, irgendjemand erzählt, da war mal im Urlaub in, keine Ahnung, Tschechien oder so, und da sind nur hübsche Frauen, also wirklich die hübschesten Frauen auf der Welt, und die haben immer diese Assi-Bratzen von Männern nebenan, immer so einen fetten Bauch, hässlich Glatze, alles wirklich ekelhaft, aber trotzdem kriegen die hübschen Frauen, das heißt, du musst ein bisschen russischer werden, lern Russisch und zieh nach Russland und dann lernst du wirklich auch solche Frauen kennen, das ist mein Tipp. Ey, das ist ein richtig guter Tipp, tatsächlich, weil deutsche Frauen haben höhere Ansprüche als, ich sag mal, die Ukrainerin, die zu uns kommt, ne? Oh Gott, jetzt redest du wirklich wie in so einem RTL 2. Wenn sie oh zweimal Gott. Die Woche putzen darf, ne? Oh also Gott, muss, oh nein, Gott. Aber muss der so Link sagen, sucht sich soziales, wenn, ja genau, wenn du halt optisch das Gefälle nicht machen willst, dann musst du es halt sozial suchen. Und wenn du nicht sagst, du suchst dir Frauen, die hässlicher sind als du, weil du sie kriegst, dann such dir welche, die schwächer gestellt sind als du. Es gibt echt hübsche Obdachlose. Hübsche Obdachlose, alles, was hier so reingekommen. Ich meine, sagen wir doch mal ehrlich, also Refugees Welcome, das heißt auch mal, dass man mal, ne? Also man kann ja wirklich in alle Richtungen mal gucken, oder? Ja, sehe ich ähnlich. Und ich muss jetzt auch nochmal sagen, also dieses ganze Szene, dieses ganze Kategoriengelaber, wisst ihr eigentlich, also rafft ihr das nicht, dass so viel einfach auch erstellbar ist. Du kannst von heute auf morgen 2 Kategorien aufsteigen, indem du eben ein paar Sachen beachtest. Zum Beispiel Modegeschmack. Stil. Guck mal, dass du einen Stilberater, irgendwie einen Freund, der einen guten Stil hast, fragst du den. Du redest jetzt mit mir direkt, ne? Das ist eine direkte Ansprache. Ja, ich hatte ihn im Kopf, aber ich kann es auch gerne du zuhören. Es ist doch völliger Unsinn zu sagen, ich bin in irgendeiner Weise, nur weil ich größer bin oder so Kategorien über einem. Es geht halt einfach drum, auch wie man rumrennt und dann, Alter, ich bin auch schon rumgerannt wie ein Dödel oder war auch schon fetter, du kennst die Fotos. So, dann macht man ein bisschen was an seinem Körper und ein bisschen was an seinem Aussehen, ein bisschen hygienischer rumlaufen und da bist du schon 3 Kategorien drüber. Ja. Also nicht immer aufgeben und sagen, ich bin ja hässlich, nee, nee, nee, es wird alles. Also ich... Okay, wow, das sagt jemand, der von allen als attraktiv angesehen wird und groß ja, ist. Ja, aber warum, also das erstens ist völliger Unsinn. Ich bin ja wohl offensichtlich nicht so, also ich bin ja wohl offensichtlich nicht modelattraktiv, dass man sagt, das ist eine Schönheit. Das bin ich ja wohl offensichtlich nicht. Ich habe eine riesige Nase und so weiter. Ich habe eine krumme Nase, alles Mögliche. Ich habe rote Haare, ich habe Haarausfall, ich habe ein rotes Gesicht. So, ich bin nicht offensichtlich so wie bei manchen so Pogos, was du ansagst, das ist ein Model einfach. Das ist ein perfekter Mann, der ist so wunderhübsch, dem würde ich so gerne die Arsch und so weiter. So, das ist bei mir wohl offensichtlich nicht. Oh, fake it till you make it. Ziehst du mal ein Hemd an? Ja, kann ich ja nicht, wenn du die Zweierpacks immer schon eine Woche vor mir holst, dann kann ich dieselben Hemden auch noch holen. So haben wir das auch geklärt. Okay. Dritte Frage. Hei, hei, hei, hei. So, guck mal, jetzt wechseln wir mal ein bisschen. Ja, mal ein bisschen Gang zurückschalten. Moin, moin, ihr beiden. Ich feiere euren Podcast. Macht weiter so. Zu meinem Problem. Ich seit 2 Jahren in einer Dreier-WG. Mein Mitbewohner und ich, beide 22, mussten uns leider im Februar von unserer Mitbewohnerin, nennen wir sie mal Gabi, trennen. Abgesehen von den üblichen Reibereien war unser Zusammenleben ein Mordsspaß. Unsere neue Mitbewohnerin, nennen wir sie mal Jacqueline, ist einfach nicht alleine lebensfähig. Sie kann mit ihren 19 Jahren weder eine Spülmaschine einräumen, noch ein Klo putzen oder einen Dosenöffner bedienen. Jacqueline muss man wirklich alles in den Arsch schieben. Aha. Und ist das nicht schon nervig genug, merkt man, wenn man sich... Mega nervig, diese Anhalter. Und wenn man sich mit ihr unterhält, was sie einfach für ein Schaf ist. Keine eigene Meinung, kein eigener Kopf. Einfach gesagt, Inkompetenz ist wie eine Fackel im Sturm, keine helle Leuchte. Ihre Eltern haben wohl in ihrer Erziehung den Teil ausgelassen, wo das Kind auf sein späteres Leben vorbereitet wird. Oder sie hatten einfach keinen Bock auf das Kind. Und für eine Abtreibung war es wohl schon zu spät. Jetzt soll es an uns hängen, ihr sowas beizubringen oder, wie ihre Mutter es nennt, sie an die Hand nehmen. Da habe ich keinen Bock drauf, weil ganz ehrlich, ist ja nicht mein Kind, also auch nicht meine Verantwortung, sofern Jacqueline nicht wieder in den Begriff kommt, durch Dummheit unsere Wohnung fast anzuzünden. Habt ihr irgendwelche klugen Worte für mich, wie man ihrer Inkompetenz zumindest so weit entgegenkommen kann, dass man es noch schafft, 6 Monate ansatzweise zu koexistieren? Wie alt ist er? 22. 22, okay, also gar nicht so ein großer Unterschied. Ja. Das kann man das natürlich aufs Alter schieben. Meine erste Frage wäre da, wie hat es sie überhaupt geschafft in diese WG? Heutzutage kannst du das, ist es doch eigentlich vergleichbar mit einem Medizinstudium. Du kannst dir doch wirklich die absoluten Tulpen rauspicken und die quasi ins Studium lassen und genauso beim Wohnungsmarkt. Auf einen Platz kommen doch bestimmt 100 Bewerber. Wieso habt ihr euch für Jacqueline die 19? Wahrscheinlich hat sie einen geilen Arsch irgendwie entschieden, oder? Und jetzt habt ihr den Salat, fandet die ganz hübsch und ganz süße und jetzt müsst ihr halt klarkommen mit einer 19-Jährigen, die im Kopf wahrscheinlich noch 15 ist. Ist sowieso immer eine schlechte Idee, sich eine Frau in die WG zu holen, die man irgendwie attraktiv findet oder so, weil das will man nicht haben. Man will da jemanden haben, der irgendwie, wie gesagt, seine Abwäsche wegräumt und so einen Scheiß. Aber man muss auch fairerweise sagen, also ich würde mich schon jetzt nicht als mega ordentlich einschätzen, aber bei mir steht zumindest keine Abwäsche und so ein Scheiß. Aber wir arbeiten ja auch mit ganz vielen Leuten zusammen, die alle über 20 sind oder die meisten. Und unsere Küchen sehen halt auch aus wie ein Scheiß. Also allein dieses seine eigenen Sachen wegräumen ist irgendwie nichts, was man irgendwie leider traurigerweise voraussetzen kann heutzutage. Ja, das stimmt. Ich finde, das ist aber nochmal eine andere Frage und auch eine Sache, die mir teilweise bitter aufstößt. Also, dass du halt teilweise, die hier super unordentlich sind, das heißt ja noch nicht, dass sie auch zu Hause unordentlich sind, sondern das ist eigentlich fast noch schlimmer, dass sie sagen, es ist ja nicht meine Küche, es ist mir scheißegal. So, ich bin auch jetzt nicht der super ordentlichste Typ und hier in der Küche kommt es auch mal vor, dass ich irgendwie eine Tasse oder so stehen lasse, anstatt sie einzuräumen. Aber wenn ich dann zum Beispiel sehe, dass Leute einen Zitronen-Ingwer-Tee machen und dann... Sehr spezifischer den Ingwer, Vorwurf. Ja, weil ich das jetzt kürzlich erst gesehen habe. Und dann den Ingwer, und außerdem ist es einer der meistgetrunkenen Sachen hier bei uns in der Firma, den Ingwer anstatt in Müll zu kippen, dann ins Waschbecken zu kippen und dann halt auch nicht rauszuholen. Jesus, das heißt, ich habe gesehen, da war halt eine Ladung Ingwer im Waschbecken. Und ich weiß nicht, was die Person gedacht hat. Also im Endeffekt halt einfach so, ja, es wird schon jemand wegräumen. Das macht vielleicht irgendwie der Hausmeister oder das macht irgendwie der Nächste. Und das finde ich, also er kann ja nicht gedacht haben, der Ingwer wird sich auflösen, weil das wird die nächsten 250.000 Jahre wahrscheinlich passiert sein, aber ja gut, sagen wir 2 Tage. Okay. Aber trotzdem, also das finde ich wirklich, wirklich, wirklich verwerflich, weil du davon ausgehst, dass es jemand anderes wegmacht und genauso in der WG auch. Ja, was kann man denn da konkret tun, tatsächlich, um also so jemanden umzuerziehen, sehe ich schon ein, meint er oder lässt er auch durchblicken, ist halt schwierig, weil sowas kriegt man eigentlich ja schon mit, oder? Ist es elterliche Erziehung, ist es soziale Verantwortung, den Teller nicht verschimmeln zu lassen? Was ist das genau? Ich glaube auch, das ist ein groß, also gerade im Alter von 19 ist ein sehr großer Teil wahrscheinlich noch die elterliche Erziehung. Dass sie hat wahrscheinlich zu Hause nie irgendwie einen Abwasch machen müssen oder nie irgendwie die Sachen wegräumen müssen, weil wahrscheinlich Mutti alles gemacht hat und deswegen versteht auch Mutti jetzt gerade nicht, dass es irgendwie ein Problem sei. Aber ich würde sagen, also natürlich sehr viel mit ihr reden. Also das, was du uns gesagt hast in dieser sehr krassen Art und Weise, solltest du ihr vielleicht nochmal in normalerer Art und Weise sagen. Weil sie ist 19, die wird dazu lernen. Frau. Also sie braucht doch das später im Leben. Ja, aber ganz im Ernst. Also das finde ich ist schon irgendwie was man ihr mittelfristig auf den Weg geben muss, dass sie es nicht für sich macht, sondern früher oder später auch für ihren Mann. Hast du natürlich auch wieder recht, ja. Aber gut, wenn du, also es klingt ja jetzt auch so, wenn du sagst, schafft man das noch 6 Monate, dass das etwas ist, dass ihr sie da rausschmeißt oder whatever. Und das ist auch so. Also keine Ahnung, ob ihr quasi die Hauptmieter seid oder whatever. Das sind Sachen, die man nicht so einfach wegkriegt und dann passt es auch nicht mit dem Zusammenleben. Also das geht nicht. Genau. Ja, aber also wenn ihr euch dafür entscheiden solltet, sie nicht rauszuschmeißen, sondern diese 6 Monate noch abzuwarten, dann würde ich ihr aber dennoch zum Schluss nochmal sagen, ey, wir hätten dich wirklich am liebsten rausgeschmissen, damit sie das mal lernt, weil solche Leute, die kriegen auch selten Kontra, weil sie irgendwie kommen sie immer durch im Leben. Ihr kennt die sicherlich, diese Art Menschen, die immer durchkommen, keiner sagt ihnen mal was oder nur so ein beiläufig, das verstehen die dann gar nicht, wenn sie so mit einem Wink mit dem Zaunpfahl, verstehen die oft gar nicht, wenn man irgendwie so Kritik äußert. Das heißt, ihr zum Schluss wirklich nochmal klipp und klar sagen, so wirst du nicht in einer WG überstehen lange. Oder kriegst halt irgendwie eine Schimmel-Syphilis-WG. Ja. An der Sternschanze. Das ist eine Region hier in Hamburg. Ja. Die Region. Ja, wir bringen heute sehr viel Lokalkolorit mit rein in die Firma. Ja, Wagenbau, Dünengebiet Sternschanze. Dünengebiet hier. Dünengebiet. Okay. Also, zu mir. Mein Name ist Toto. Und ich habe ein paar R-Problem. Oh, haben wir es hier mit einem Nichtdeutschen zu tun oder ist es hier? Ich trinke gern am Wochenende mal die ein oder andere Apfelschorle, so auch letztes Wochenende. Es geht um Alkohol. Ich hatte wieder ordentlich einen drin. Nichts ahnend wache ich am Tag darauf auf. Klar, einen kleinen Kater, aber sonst ging es mir gut. Montag dann eine Anfrage bei Facebook, noch nie gesehen, noch nie gehört den Namen, wohnt in einer 18.000 Bürgerstadt. Mal angenommen und gefragt, wer sie ist. Also mal angenommen. Die Freundschaftsanfrage, ne? Sie war die Kellnerin von Samstagnacht. Ich hätte mich heftigst an sie rangemacht und mehrmals um ihre Nummer gebeten, doch leider weiß ich da nichts mehr von. Nun schrieb sie mir durchgehend bei Facebook, hat mir nun auch ihre Nummern gegeben und will sich mit mir treffen. Ich bin nicht der Hübscheste, aber Würde habe ich noch. Also Würde groß. Mensch, super schwierige, kleine Fehler, die den Satz unlesbar machen. Noch. Was soll ich tun? Soll ich mich mit ihr treffen? Nüchtern würde ich sie vermutlich nicht mal anschauen. Klein, bummelig, rote Haare, Riesenzahnlücke, einfach nicht mein Falltyp. Da der erste Schritt ja wohl von mir ausging, sagt sie zumindest, will ich jetzt nüchtern auch nicht ganz so das Arschloch sein. Wie werde ich sie los? Hoffe, ihr könnt mir helfen. Also die eine Frage war, wie kriege ich eine hübschere Frau? Und die Frage ist, wie werde ich die hässliche Frau wieder los? Wie werde ich die hässliche Frau wieder los? Ach ja... Da kennst du dich doch ganz gut aus, wenn ich mir so deine Ex-Freundinnen anschaue. Die ja alle dann deine Freundinnen wurden, muss man ja sagen. Früher oder später, ja. Früher oder später. Ich bin echt nicht so ein Typ, der besoffen dann so richtig weit runter geht irgendwie und dann so dieses Restevögeln macht oder so. Ich finde es ganz schwierig. Er hat ja den ersten Schritt schon mal getan, die Anfrage anzunehmen, und wenn du sagst irgendwie, sie schreibt dir auf Facebook, dann impliziert das ja eigentlich auch, dass du zumindest irgendwas antwortest und nicht sie ghostest oder whatever. Das heißt, zumindest hast du ja schon signalisiert, okay, ja, stimmt, ich bin's. Ich würde da wirklich das im Sande verlaufen lassen. Also wenn ich jetzt wirklich assi wäre, würde ich sagen, macht 1-2 Mal einen Termin aus, sag kurzfristig ab, verschiebt das dann mit so einer Phrase im Sinne von, ja, lass nächste Woche nochmal einen Termin machen, Treffen. Ich melde mich nochmal, also gerne auch die Handlungshoheit bei dir lassen, sodass sie erstmal fragen muss, ey, wolltest du dich nicht melden, weil das auch schon mal unangenehm ist. Da kommen hier die Profi-Flirt-Tipps hier, bist du hier der Dating-Experte. Und dann würde ich einfach von deiner Seite das, dann wird sie es irgendwann, ich würde darauf bauen, dass sie es irgendwann versteht. Und du kannst natürlich nie wieder in den Club gehen, das ist klar. Ja, das ist tatsächlich, wollte ich sagen, auch das große Problem an der ganzen Nummer. Denn 18.000 ein, das heißt, das ist halt einfach so eine Kneipe wahrscheinlich, also so eine Dorfkneipe. Ähnlich wie bei mir in Epping, hat auch ungefähr 20.000 Einwohner. Und da kannst du dann natürlich nie wieder dahin gehen, wenn du sie jetzt ghostest. Aber das war auch mein erster Reflex, einfach ghosten, wenn du sie nicht so gut findest. Oder dich halt einfach maßlos mal wieder betrinken und sie dann anschreiben, okay, jetzt können wir uns treffen. Weil offensichtlich mag dein betrunkenes Ich sie ganz gerne. Und da muss ja dein nüchternes Ich nichts von wissen und wird es ja im Endeffekt dann auch nicht. Insofern triff dich einfach betrunken mit dieser Frau und dann hast du da keine Probleme. Ja, einfach ghosten auch so ein fancy Wort ist für einfach ein komplettes Arschloch sein, oder? Und nicht manns genug sein, zu sagen, sorry, ich habe gerade kein Interesse. Ja, oder sag ihr eine ganz gute Ausrede, wäre vielleicht auch irgendwie, hey, ich habe eine Freundin oder so, könntest du sagen, weil dann wird sie hoffentlich locker lassen. Ja, ansonsten habe ich da keine großen Tipps. Und komm mal runter. Ja, so hässlich klingt sie gar nicht. Klein, fett und rothaarig mit Zahnlücke. Das klingt doch damn sexy, man. Das ist alles das, was Evaluation von Rocket Beans ergeben, weiblichen Zuschauerinnen. So, was haben wir denn hier? Oh, okay. Hallo liebe Gag-Reflexer, das sind wir, Lars. Ich wende mich heute mit dem Klassiker Freundschaft zwischen Männern und Frauen an euch. Ich hatte während meiner Ausbildung eine enge Freundschaft zu einem Typen. Das ist offensichtlich also eine Frau. Wir waren wirklich wie Pech und Schwefel und haben alles Mögliche zusammen gemacht. Zwischendurch war jeder von uns auch mal in einer Beziehung. Während der Ausbildung haben wir uns täglich gesehen, waren viel feiern, haben über alles geredet und auch oft beieinander übernachtet. Eines Morgens fragte er, ob nicht zwischen uns doch mal was gehen könnte. Der Moment war extrem awkward und ich bin dann gegangen. In Klammern, ich meine, wer fragt sowas bitte und legt nicht einfach los? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Wir haben uns dann nach der Ausbildung aus den Augen verloren und jetzt, 3 Jahre später, haben wir uns wieder getroffen. Er erzählte mir beim ersten Treffen, dass er eine Freundin hat, die mega eifersüchtig auf mich ist, weil er ihr von der Awkward-Nacht vor gefühlt 100 Jahren erzählt hat. Jetzt waren wir 2-3 Mal was trinken und ich bin verwirrt. Wir verstehen uns ganz gut und versuchen an die alte Freundschaft anzuknüpfen. Gleichzeitig wird er immer etwas zu zutraulich, wenn er etwas getrunken hat. Zusammengefasst sind Freundschaften zwischen Männlein und Weiblein ohne sexuelle Spannung überhaupt auf Dauer möglich. Oder bilde ich mir doch nur ein, dass da mehr gehen könnte zwischen uns? Ich hoffe, ihr könnt etwas Podcast-Zeit damit füllen. Also lieber Andreas, keiner von uns ist übrigens fett oder hässlich. Diese Frage haben wir ja nun schon zu Genüge beantwortet, aber wir können ja auf den Fall konkret eingehen, sehr gerne. Ja. Für mich ist eine Freundschaft zwischen Frau und Mann so lange möglich, bis genau so eine Situation kommt. Bis einer von beiden sagt, könnte nicht doch was gehen. Egal wie besoffen man ist, die Nummer ist durch. Sobald man einmal rumgemacht hat, einmal Sex gehabt hat, einmal irgendwie einmal verheiratet war. Es geht nicht mehr. Ihr könnt da so viel machen, wie ihr wollt. Du siehst ganz genau, wenn er betrunken ist, will er wieder ran an den Speck sozusagen. Die Nummer ist durch. Er sollte sich schämen, sich überhaupt noch mit dir zu treffen, weil er kann seiner Freundin nun wirklich nicht ernsthaft erzählen, ey, das war früher meine Freundin, dann wollte ich sie bumsen und jetzt ist es wieder meine Freundin und ich will mit ihr 3 Mal trinken gehen. Also eigentlich geht er ihr schon moralisch gesehen fremd. Seiner Freundin und du unterstützt das. Und das finde ich eine Sauerei. Ja, aber ich muss auch mal sagen, sie ist hier nicht ehrlich zu sich. Also sie schreibt hier im Prinzip das so, als hätte er irgendwie versucht, er wollte plötzlich mehr und er will sich nochmal treffen und er wird zu zutraulich. Du schreibst hier, also der Satz sagt doch wirklich viel, dass er quasi gefragt hat, mehr oder weniger, ey, könnte dich doch mal was zwischen uns gehen? Und du dann schreibst, nicht etwa schreibst, nein, das hätte ich mir nie vorstellen können, sondern ich meine, wer fragt sowas bitte und legt nicht einfach los? Das hat sie ihm geschrieben, oder was? Das schreibt sie uns hier in Klammern. Also sie schrieb ja, eines Morgens fragte er, ob nicht zwischen uns doch mal was gehen könnte. Der Moment war extrem awkward und ich bin dann gegangen. Ach, sie ist einfach gegangen. So, und dann schreibt sie aber in Klammern, ich meine, wer fragt sowas bitte und legt nicht einfach los? Sie hätte ja auch schreiben können, sorry, das hätte noch nie, sondern im Prinzip sagt sie damit, ey, wenn er einfach angefangen hätte, hätte ich wahrscheinlich mitgemacht. Ja. Und das sagt ja viel, das sagt ja auch, dass du auch eigentlich keine Freundschaft willst oder zumindest mehr willst als so eine Freundschaft oder dir das schon mal vorstellen konntest. Und dass du jetzt auch, du schreibst es natürlich passiv, aber du hast dich ja auch eingelassen auf die Treffen mit ihm und du hattest auch vorher in irgendeiner Form schon mal dran gedacht, dass da was gehen könnte. Jetzt wart ihr was trinken 2-3 Mal und du bist verwirrt und so weiter, aber es geht auch von deiner Seite aus, seien wir doch mal ehrlich. Du willst auch mehr als eine Freundschaft. Ja, auch immer dieses verwirrt. Nein, nein, du bist nicht verwirrt. Ja. Du merkst halt einfach, dass was gehen könnte. Das ist keine Verwirrung. Ja. Du merkst einfach, es ist keine Freundschaft, sondern da könnte was gehen. Jetzt müsst ihr euch ja entscheiden, ob ihr das wollt oder nicht. Und wie ist das? Die haben dann zusammen gefeiert und dann auch beieinander geschlafen früher immer oder wie kam dieses Morgen? So. Ja. Und auch das ist für mich dann schon vorbei. Also wenn du sagst, eine Freundschaft zwischen Mann und Frau, ja, das ist möglich, aber dann benehmt euch auch so wie Freunde. Ich würde jetzt nicht mit Andreas trinken gehen und dann regelmäßig mit ihm in einem Bett schlafen und morgens aufwachen zusammen frühstücken. So, dann ist es auch schon. Obwohl ich das mehrfach angefragt habe tatsächlich, gerade zu Anfang. Ja. Also selbst das ist möglich und das kann man auch mit einer Freundin machen, die jetzt nur platonisch befreundet ist. Aber ich sage, langfristig, über früh oder lang oder wie auch immer, kurz oder spät, ich kriege das Wort jetzt nicht hin. Wenn du jedes Mal mit deinem platonischen Freund in einem Bett schläfst, dann wird, wenn du besoffen bist oder so, irgendwann auch sowas entstehen wie, ach, jetzt könnte man sich ja auch mal irgendwie darum anfassen. Und jetzt könnte man ja auch mal, also diese platonische Freundschaft wird dann dadurch langfristig, glaube ich, zerstört. Heißt nicht, dass man nicht auch mal mit einer guten Freundin im Bett pennen kann oder wir könnten auch mal in einem Bett zusammen pennen, aber Das ist auch schon passiert in Schottland. Stimmt. Ich habe nämlich gerade überlegt, irgendwie kommt mir das so vertraut vor. Stimmt, sogar mehrere Tage. Ich wusste gerade nicht, ob es irgendwie nur so Tagträume von mir waren oder ob es wirklich so. Aber ja, wir haben in einem nach Scheiße riechenden Zimmer zusammen geschlafen. Ja, nee, deswegen, also ich habe auch schon viel auch mit Freunden also in einem Bett geschlafen. Aber trotzdem, wenn du das regelmäßig nach dem Saufen und dann, weil nach dem Saufen ist es ja meist so, jeder könnte nach Hause gehen. Du könntest in dein Zimmer gehen, ich könnte in mein Zimmer gehen. Nein, ihr entscheidet euch dazu, zusammen im Bett einzuschlafen, um morgen zu frühstücken. Das sind schon die ersten Schritte in Richtung platonische Freundschaft. Ende. Ja, genau. Ich habe, glaube ich, 3 oder 4 Freundinnen, weibliche Freundinnen. Das funktioniert nur, weil die ein richtiges Bild von mir haben und absolut nie was mit mir anfangen wollen. Stimmt. Also, hätte ich jetzt auch gesagt, du bist ja eigentlich der Kenner, was platonische Freundschaften zu Frauen angeht. Du hast ja eher sogar gute Freundschaften zu Frauen als zu Männern. Richtig. Also eine eigentlich, die früher meine beste Freundin war, die würde ums Verrecken nicht mit mir schlafen. Und das ist die Basis, eigentlich das Fundament unserer Freundschaft. Deswegen funktioniert das. Aber auch da, und das hast du eben ja eigentlich auch gesagt, auch da gibt es klare Grenzen. Also wir würden auch nie irgendwie zusammen irgendwie im Bett schlafen oder so. Habe ich sogar auch mal live mitbekommen, als wir zusammen trinken waren mit einer deiner alten, sehr guten Freundin. Habt ihr auch beide, als ihr betrunken wart, gesagt, nie hätten wir uns was vorstellen können miteinander. Nee. Gut, weil ich auch mit ihrer besten Freundin was hatte. Das hatte da natürlich mit reingespielt. Ne? Aber ich meine, das könnte sie sich nie vorstellen. Weil ich viel zu klein bin. Ja, aber das ist wirklich der Grund. Nein, und zu hässlich. Ja, aber jetzt höre ich ja bei dir auch schon wieder raus, sie könnte sich die vorstellen. Dann müsste ich natürlich jetzt investigativ nachfragen, ja, aber gut, ist bei dir nicht auch das eine oder mal ein Ding entstanden, so ein Gedanke? Einfach, weil du selbst weißt, da hast du keine Chance. Nee, auch weil, also dann würde auch die Freundschaft nicht funktionieren. Ja. Da macht man sich was vor. Wenn man irgendwie so hofft, dass es irgendwann anders ist, dann tut man sich selbst auch keinen Gefallen. Friendzone. Weiter. Warst du gerade? Ja. Hallo. Hi. Ich bin einer dieser armseligen Würmer, die auch mit mittlerweile 22 Jahren noch zu den Jungfrauen zählen. Nicht nur das, bisher hatte ich weder eine Beziehung, noch habe ich jemals ein Mädchen geküsst. Damit decke ich mich wohl genau mit eurer Zielgruppe. Ja, so oft uns das schon Leute geschrieben haben. Das stimmt wirklich. Da muss man wirklich langsam sagen, das scheint die Zielgruppe zu sein. Ja. Soweit so unspektakulär. Das ist sicher bei weitem nicht die erste Mail dieser Art, die ihr bekommt. Ja. Ganz kurz, haben wir nicht sogar ein Pärchen schon gehabt, wo wir, die wir mehr oder weniger begleitet haben beim Entjungfern? Ja, ich weiß nicht, haben uns nicht geschrieben, ob es dann passiert ist. Na, doch, sie war doch 15 und er irgendwie wusste dann diese Bulimie-Kranke. Oder so. Ja, ne? Aber die haben sich jetzt erstmal kennengelernt. Die haben es nicht geschrieben, dass sie was... Da will ich jetzt nicht Teil von sein. Ey. Jetzt nochmal für die Richter. Herr Richter. Ja, genau. Ja. Ich habe damit nichts zu tun. Soweit, so unspektakulär. Blablabla, nicht erstmal. Allerdings gibt es einen Lichtblick. Im Sommer verbringe ich ein Semester an einer Uni an der spanischen Mittelmeerküste. Aufmerksame Hörer des Podcasts wissen, dass ausnahmslos jeder im Auslandsaufenthalt unweigerlich in Vaginalsekret badet. Oh Gott. Genau das ist nun auch meine Hoffnung. Andererseits kenne ich mich selbst mit meiner unsicheren Art. Ich sehe relativ durchschnittlich, wenn auch etwas jung aus. Dazu kommt, dass ich in sozialen Situationen und besonders was Verführung angeht, die letzte Flachpfeife bin. Das hat mir schon in einem angeblich ach so offenen Unileben viele Chancen versaut, die ich oft selbst nicht wahrgenommen habe. Also meine Frage an die beiden krassen Ficker. Wie läuft das mit den Frauen im Auslandsaufenthalt? Wie komme ich als trotteliger Gringo an die spanischen Dickas an der Playa? Wenn auch unser aller Lieblingsmensch, Lieblingslinch das so meisterlich hinbekommen hat. Kann er mir doch sicherlich nur ein paar so eine Special Moves beibringen. Danke für eure Hilfe und die nicht ganz so wöchentliche Unterhaltung. Ja, witzig, wie mein Image zwischen Rocket Beans TV und Gag Reflex so circa 180 Grad gedreht ist. Hier ist dieses Pseudo-Prollige und auf Rocket Beans der komplette Loser. Rocket Beans ist natürlich näher an der Wahrheit dran, das muss man klarerweise mal sagen. Also du darfst nicht vergessen, alles, was hier in Deutschland passiert, was dich beschäftigt an Problemen, deine ganzen Loser-Erlebnisse, du fängst bei null an in Spanien. Niemand weiß, was für ein verdammter Versager du hier bist. und da, nimm auf gar keinen Fall einen Freund mit oder irgendjemand, der irgendwas über dich weiß. Ja. Lösch dein Facebook-Profil, fang bei null an. Ja. Jeder, der dich jetzt aus Deutschland kennt, könnte potenziell das gegen dich benutzen. Und du hast sogar schon darüber hinaus einen Vorteil, weil sonst könnte man das ja bei jedem Umzug sagen, dass sich keiner kennt. Aber du hast sogar noch einen Vorteil, das heißt, du hast einen Vorsprung vor allen anderen, nämlich du hast was Interessantes, du bist Ausländer. Für viele ist das natürlich nochmal so, selbst wenn du hier so ein Dulli bist, kann es sein, dass du da schon mal ein Dulli bist, der zumindest interessant ist. Ja, also klar, du bist natürlich kein Brasilianer oder kein Franzose oder so, aber du bist auch halt kein Engländer, so, ne? Also du bist jetzt schon international so im guten Mittelfeld. Ja. Man hat nicht so viele negative Klischees gegenüber deutschen Männern oder Liebhabern. Ja, aber generell, dass sie also das ist ein anderes Land. Das ist exotisch. Ja, aber wenn's, ich finde bei Engländern, findest du nicht, dass man da immer denkt, oh, so ein Assi da, nee? Nö, weil ich wollte jetzt sagen, das gilt nämlich auch bei mir und wenn man Frauen irgendwie mal im Urlaub oder so früher kennengelernt hat, dann finde ich schon, dass wenn man dann rausgefunden hat, oh, die sind deutsch, Attraktivitätslevel gesunken auf null und egal welches andere Land fand ich immer interessanter und es war fast schon rassistisch, antideutsch würde ich fast schon sagen, weiß auch nicht woher diese oder halt irgendwie so eine sexuelle, keine Ahnung, Vorliebe für Frauen aus anderen Ländern dann oder ja, vielleicht irgendwie so einfach dieses Spannende, sie spricht kein Deutsch und hat damit schon einen Vorsprung und dann können auch wirklich hässlichere Israelis haben bei mir dann größere Chancen als angenehm hübsche Deutsche. In was für Ländern bist du unterwegs, dass man israelische Frauen trifft? Also die können ja bloß in ein Land reisen, oder? aber ich finde zum Beispiel, ja, das ging bei mir halt nur nicht bei Großbritannien. Also weder Schottinnen noch Irinnen. Doch, finde ich immer auch. Boah, nee. Ja gut, jetzt bei unserem, muss man tatsächlich sagen, als wir in Edinburgh waren, da war wirklich gar nichts, ne? Nee. wirklich gar nichts also, gesehen. Wie nichts. Aber wir hatten ja uns. Ja, eben. Deswegen, ey, das ist ein frischer Start für dich. Lars hat recht, du bist exotisch. Das ist für viele Frauen auch immer erotisch. Was, ey, ganz ehrlich, allein Spanier, was, zu Studienzeiten, wenn da irgendwie so eine spanische Erasmus-Gruppe war, Alter, dann bist du mit deinen vier Freundinnen da hingegangen, hast sie da abgeliefert bei den Spaniern und die haben sie mal ordentlich durchgepoppt. Und dann bist du am nächsten Morgen mit dem Brunchen gegangen, wie sich das für einen Deutschen gehört. Und das wird da auch so sein. Ja, absolut. Also sieh dich einfach, das, was Andreas gesagt hat, als ganz neuer Mensch, du hast nochmal die Chance, so zu tun, als seist du ein Player, so wie Andreas das bei Gagreflex versucht. Das no kannst, way. Genau das Gleiche kannst du quasi auch in Spanien versuchen. Und Alkohol, ihr Lieben, irgendwelche Studi-Partys, Erasmus-Partys, viel Alkohol. Du kennst die Nummer von vorhin hier, selbst die kleinen rothaarigen Zahnlückenbabys kriegen da auch mal noch einen Boy ab, also wirst du auch irgend so eine hässlichere Spanierin abkriegen. Toi, toi, toi. Ah, so. Religion oder Pornos? Deine Wahl. Religion. Och, scheiß Kerl. Hi, ihr zwei Süßen. Zu meiner momentanen Situation. Ich bin weiblich, 22 Jahre alt und Studentin. Meine Eltern kommen aus einem muslimischen Land und sind streng religiös. Spätestens jetzt haben wir mindestens 10 neue Hörer vom Verfassungsschutz. Nach langem Hin und Her und Anlügen habe ich es aber geschafft, von daheim auszuziehen, um in einer anderen Stadt zu studieren. Nun ja, das Ding ist, dass ich nach einer sehr langen religiösen Zeit meinerseits meinen Glauben komplett abgelegt habe. Nur wissen sie das nicht und denken, ich würde brav in einer anderen Stadt studieren und jeden Abend um 8 Uhr im Bett liegen. Die Realität sieht aber so aus, dass ich viel am Feiern bin und mit einem nach dem anderen im Bett lande. Hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, Gottes Willen. Ah, hier steht auch ein Name da, den markiere ich ja schnell mal hier. Ja. Aber es klingt so ein bisschen, wie man sich so einen Namen vorstellt. Meine Eltern denken und erwarten von mir, dass ich noch Jungfrau bin. Jesus. Aber bitte, kann man es doch nicht wenigstens nur in Popo machen? Also nein. Bald bin ich aber mit dem Studium fertig und sie verlangt von mir, wieder nach Hause zu kommen, um einen Mann zu heiraten, den sie richtig für mich halten und mir aufdrängen wollen. Meine Frage ist, wie soll ich mit dieser Situation umgehen und ihnen klar machen, dass ich nicht die Tochter bin, die sie wollen? Oh scheiße, was sollen wir denn da gleich sagen? Und eventuell sogar damit leben muss, dass sie mich als ihr Kind ablehnen und jeglichen Kontakt abbrechen wollen. Ich bin mal gespannt auf eure humoristische Antwort und Hilfe. Ja, also das liebe Grüße, Mahatma 22 wohnt da und da. Ja, also das möchte ich jetzt noch vielleicht einmal sagen. Ich glaube, das ist die schwierigste Frage, die bisher bei Gagreflex gestellt wurde. Wir können wenig Gags machen, weil wir uns sonst ständig in irgendwelche Minen setzen. Und zwar Minen, die sie nur aus ihrem Heimatland kennt. Genau, die Nummer. Ja, also, ich glaube, das ist auch für dich, ne? Ich möchte wirklich nicht in deiner Rolle, in deinem Körper stecken, weil das ist ja wirklich, wirklich hart. Super, super schwierig. Eigentlich bleibt dir nichts anderes übrig, und das ist wahrscheinlich sogar mein Ernst, als den Kontakt komplett abzubrechen für die nächsten Jahre. Du kannst nicht den Eltern weiter was vormachen. Du kannst auf gar keinen Fall, geh bitte nicht zurück und heirate irgend so einen Dödel, aber das hast du ja wohl hoffentlich sowieso nicht geplant, sondern leb deine westliche Welt, wie du es gerade tust, weiter aus. Wenn dir das gerade Spaß macht, dann ist das, was du willst, und dann ist das, was du machen musst. Und geh nicht zurück in diesen traditionellen, ekelhaften, und das hat jetzt nichts mit der Religion zu tun, das gibt es genauso auch bei uns hier in Deutschland mit Deutschen, Urdeutschen, und so gibt es auch diese ekelhaften Einstellungen und so, keinen Rock tragen, also das gibt es ja auch in Bayern, so, guck dich mal in Bayern um. Auch in den USA sind die oft sehr streng religiös, und das ist auch oft verpönt oder wird gar nicht thematisiert, wenn man halt vor der Ehe Sex hat und so. Ja. Ja, aber erstmal Glückwunsch zur Selbstbestimmung, die dir ja sonst kulturell verwehrt geblieben wäre. Das ist, also es schwingt schon so mit, oder was ich eigentlich ganz gut finde, du machst dich jetzt nicht richtig fertig dafür oder so, dafür, dass du dein Leben lebst. Das ist auch gut so. Also natürlich hast du da Zwänge, die Lars und ich nicht nachvollziehen können. Im Gegenteil, bei mir hätten sich die Eltern gewünscht, dass ich mit irgendwie mal im Bett liege früher. Damit du kannst es auch vor uns treiben, aber tu es doch bitte endlich. Richtig, damit Opa nicht dauernd fragt, ob der Junge schwul ist, weil er nicht richtig Holz hacken kann. Das ist, insofern bist du da schon mal auf dem richtigen Weg, aber du hast natürlich wirklich, das wird unvermeidlich sein, dass du komplett den Kontakt abbrichst, ohne dich nochmal zu melden. Also ich würde nicht den Weg gehen, zu sagen, ein offenes Gespräch suchen. Ich glaube, das wird in deiner Kultur nicht möglich sein. Sei mal vorsichtig mit deiner Kultur, mit der, ja gut, du guckst mich, ja, du hast ja recht. Mit der Ausrichtung der Kultur in ihrer Familie. Ja. Mit der Interpretation des Koran, die ja, sage ich mal, doch sehr traditionell ist. So sollte man sich, glaube ich, äußern. Ja. Also, dass ihr halt noch im Mittelalter lebt, ist halt nicht okay für dich. Oh shit, ey, ganz ehrlich, ey, klar, du kannst eine Woche bei mir wohnen, dann eine Woche bei Lars, aber dann musst du halt irgendwas Eigenes finden, ne? Es ist nicht so leicht. Es ist nicht so leicht. Oder tritt doch der IS bei. So. Das wäre so das, die Alternative, die andere Alternative. Aber naja, ich hoffe, dass du jetzt, du hast ja geschrieben, du wartest auf unsere humoristische Antwort, und wir haben ja doch relativ ernst geantwortet. Ja, brich den Kontakt mit deinen Eltern ab. Ich hoffe, dass das nicht eine Sache war, die dich so ein bisschen schockiert hat gerade. Wow, wow, Leute, ich wollte, dass ihr ein paar Jokes macht und nicht so tief geht. Aber es nützt doch nichts. Du kannst ihnen doch nichts vormachen. Genauso tief gegangen wie die ganzen Jungs bei dir. Also ich meine, das wollten deine Eltern auch nicht. Klar, kannst du dich fragen. Ich meine, du bist halt, oh Gott, das ist halt wirklich schwierig. Ey, ganz ehrlich. Die wilde Zeit wird nochmal vorbei sein. Aber heute nicht. Heute will ich high sein und werf mir einen Teil rein. Ein bisschen falsch rum, aber es ist MC Bomber. Ja, scheiß auf, aber ey, ich hoffe, du hast keine Brüder, das will ich nur mal sagen. Nee, viel Erfolg beim Überleben. Oh Gott. Oh, es ist traurig. Nee, oh Mann, melde dich bei uns. Es gibt sicherlich auch irgendwelche Einrichtungen, die dir helfen können, aber wir... Frauenhaus, ganz ehrlich, ist gar nicht so... Ja. Ey, aber... Weiße... Also, jetzt mal Cobra, ganz... Weiße Tücher. Ganz ehrlich, Band. Such dir da mal Hilfe, wenn du das machst. Das ist... Ja, also jetzt ist der Breaking Point für diesen Podcast erreicht. So, ich meine, ganz ehrlich, Kinderkrebsstation und so ein Scheiß. Klar, da kommen die Jokes von links und von rechts. Aber bei der Nummer brauchst du vermutlich professionelle Hilfe. Denn Gott wird dir da nicht helfen. Vielleicht auch nicht unbedingt. Also, wenn wir sagen Kontaktabbruch, dann meine ich das ja eigentlich nur so, dass du halt jetzt in dieser prekären Zeit da nicht wieder zurückgehen solltest, sondern in der brisanten Zeit, sondern wie gesagt, deine wilde Zeit wird irgendwann vorbei sein, dann hast du irgendwie jemanden kennengelernt, wirst den vielleicht heiraten oder irgendwie mit dem zusammen sein und dann kannst du ja wieder zu den Eltern, hey, guck mal, ich habe hier jemanden kennengelernt, und wenn sie dann immer noch nicht damit klarkommen, wenn sie sagen, okay, du musst einen aus unserem Kulturkreis irgendwie heiraten, sofern es keiner sein sollte aus deinem Kulturkreis, dann kannst du den Kontakt immer noch zu Recht dann wirklich abbrechen, aber vielleicht sagen sie dann ja auch, ja, okay, damit komme ich besser klar als mit den Geschichten, die du jetzt gerade verlebst, ja. Ja, dann hast du quasi noch eine Chance, diese Beziehung zu den Eltern aufrechtzuerhalten. Ansonsten einfach renn so schnell du kannst. Boah, jetzt bin ich so aufgegeilt und hab Bock auf eine Muslima, ey. Alles klar, suchen wir uns eine. Also, ich würde sagen, das war's, oder? Das waren ja, die letzten Dinger. Ja. Das waren eure Fragen. Und das waren unsere Antworten. Ich habe kürzlich gesehen auf unserer Facebook-Seite, dass wir diesen Catchphrase, der ist jetzt zu diesem entstanden, anders, und der war anders, der war lustig am Anfang. Und zwar hieß es: Ihr habt die Fragen und uns fehlen die Antworten. Oh, wirklich? Ja, das ist viel besser als immer das, habt die Fragen und wir haben die Antworten. Ja, aber das ist so ein Ding, was wir 18 Folgen nicht geschafft haben, einer mal nachzugucken oder wie es wirklich war. Und jetzt habe ich es durch Zufall gesehen. Und uns fehlen die Antworten. Ja, das ist so viel besser. Gut, ihr habt die Fragen, uns fehlen die Antworten, Mann. Das ist was für ein T-Shirt. Das hast doch du sogar erfunden, Mann. Warum ist ja, Mann, ey, ich habe so viel erfunden, ey. das ist was für ein T-Shirt. 2018, großes Jahr für den Garyflex Podcast, kann man jetzt schon mal sagen, ohne konkret zu werden. Aber wir werden natürlich aufhören, wenn wir beide uns streiten, aber solange das nicht der Fall ist, werden wir weitermachen, geilen Content raushauen, und es wird noch größer in diesem Jahr. Auf jeden Fall, das können wir uns für euch versprechen. Wir versuchen dann natürlich auch immer mehr Zeit reinzustecken, und das ist natürlich immer leichter, wir sagen es jedes Mal, aber es ist nun mal so, wenn man da auch eine finanzielle Unterstützung bekommt, quasi, wenn man das auch macht, weil man gleichzeitig auch was anderes machen könnte, was Geld bringt, und wenn das kein Geld bringt und so weiter und das so fort. Stimmt, aber wir haben ja auch schon ganz viele tolle Unterstützer, wofür wir uns jetzt nochmal im Voraus bedanken wollen. Es ist immer ein bisschen schwierig mit diesen Namen und dann den Grußvideos, die ihr bekommt, da müssen wir wahrscheinlich das Konzept auch nochmal ein bisschen ändern. Wir werden jetzt mal alle vorlesen. Normalerweise lese ich immer die vor, die bei der aktuellen Folge quasi Unterstützer sind. Dann gibt es aber immer Beschwerden, weil das ja dann irgendwie auch die vorletzte Folge ist und so weiter, weil bei Patreon das anders angezeigt wird. Egal, ich lese jetzt vor, ich glaube, das sind die generell in diesem Monat Geld spenden. Das heißt nicht, dass sie für diese Folge oder für die nächste, aber irgendwann in diesem Monat, weil wir ja immer pro Folge bezahlen, ihr euch entscheiden könnt. Irgendwann in diesem Monat haben diese Menschen, die wir jetzt vorlesen, schon mal $5 gespendet oder werden es hoffentlich noch tun, sofern sie uns nicht in den Rücken stechen und später das noch abbrechen, was der eine oder andere tut. Also, vielen Dank, Fong Elsny! Vielen Dank, Bumba Fritz! Next Gen Pam, was geht? Das enorme Lineal, finde ich sehr gut. Micha Hu, danke! Alexander Hofmann, auch schon lange dabei. Daniel Elsner, du bist am Start. Air Canada, was geht? Tante Bord, cooler Ort. Fabian Spampinato. Ey, geiler Typ. Sascha Hornung, was geht? Robinson Huso, immer noch mein Lieblingswortspiel. Yannick Meyer am Start. Bonaventura Sözfleisch, hallo. Alex Thumann, Nummer 1. André K., was geht bei dir, mein Freund? Eddie Weinraus, Nummer 1. Der ist fein raus, genauso wie Trombonesses. Jonas Winkler am Start. Patrick Hennig, mein guter alter Freund. Yannick Heck, danke dir. Roter Tod, um Gottes Willen, wir müssen langsam mal gucken, dass die Leute nicht politisch aufgeladen sind hier. Danke für deine Spende, I guess. Heil Hitler. Whatever. Jörn Zerhusen, du bist cool. Explorer 7, auch schon ewig dabei. Lukas Rauscher, kein Rauch, aber cool. Und, oh Gott. Und Eduard K. ist auch wieder da. So, irgendwas raff ich da jetzt nicht an dieser Anzeige, aber ihr fickt euch doch, ist doch mir egal. Mhm. So, $10, die jetzt auch gleich noch ein Grußvideo bekommen, sind zum Beispiel Jan Södergren. Simon Müller, ein neues Gesicht. Fabibi. Pades. Hans Gork, was geht? Stefan Fritsch, mein Bester. Chimpanzee, love ya. Stefan K. aus B., danke.